6 Uhr, guten Morgen, Nachrichten mit Eva Milo. In Genf wird heute möglicherweise über Krieg oder Frieden entschieden. US-Außenminister Baker und sein irakischer Kollege Assis treffen sich um 11 Uhr zu einem Gespräch. Während Baker nach seiner Ankunft in Genf keine Erklärung abgab, sagte Assis, Irak sei in der Kuwait-Frage zu keinem Kompromiss bereit. Beobachter rechnen damit, dass die Gespräche scheitern, da keiner der Beteiligten von seinem Standpunkt abweichen wird. In Washington stehen die Zeichen auf Sturm. US-Präsident Bush forderte den Kongress auf, einem Militärschlag gegen den Irak zuzustimmen. In einem Brief an das Parlament schrieb er, man müsse Hussein klarmachen, dass die USA entschlossen gegen Iraks Aggression in Kuwait vorgehen werden. In 6 Tagen läuft das UNO-Ultimatum zur Räumung Kuwaits ab. Die Regierung in Litauen ist gestern zurückgetreten. Grund sind Proteste der Bevölkerung gegen Preiserhöhungen. Regierungschefin Prunskiene und ihre Abgeordneten haben die Preise für Lebensmittel um das 3- bis 5-fache erhöht. Unter dem Druck der Demonstrationen nahmen sie die Preiserhöhungen zurück. Die USA haben unterdessen den sowjetischen Truppenaufmarsch in der Baltenrepublik verurteilt. Seit einigen Tagen verstärkt Moskau dort das Militär, um die Einberufung von Wehrpflichtigen durchzusetzen. In Somalia ist die Lage weiter unklar. Der staatliche Rundfunk meldet eine Beruhigung der Lage in Mogadischu. Die Rebellen berichten, sie seien dem Sieg nah und kontrollierten die ganze Stadt. In Somalia herrscht seit Wochen Bürgerkrieg. Familienangehörige und Minister des Präsidenten Barre haben das Land bereits verlassen. Ob Barre ebenfalls das Land verlassen hat, ist unklar. Die Evakuierungen von Ausländern gehen inzwischen weiter. Die Ministerpräsidenten der Bundesländer treffen sich heute zu Beratungen in Bonn. Dabei geht es vor allem um die Finanzierung der deutschen Einheit. Die alten Bundesländer wollen den neuen Ländern finanziell stärker unter die Arme greifen. Über dieses Thema wollen die Länderchefs auch mit Bundeskanzler Kohl sprechen. Das waren die Nachrichten. Es ist 6 Uhr und 2,5 Minuten. Das Wetter. Heute Vormittag ist es stark bewölkt bis bedeckt mit einzelnen heftigen Schauern. Der Wind weht frisch aus Südwest. In den höheren Lagen kann es einzelne Sturmböen geben. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 10 Grad. RTL Verkehrsservice. Achtung Autofahrer, die Autobahn A602 ist in Richtung Moseltal-Dreieck im gesamten Bereich der Ehranger Brücke gesperrt. Ein Schwertransporter ist umgekippt. Fahren Sie bitte von der A602 ab Ehrang auf die B53 bis Schweich und dort wieder auf die Autobahn. Gesperrt ist auch die B57 von Mönchengladbach in Richtung Aachen im Bereich Alsdorf-Luisenstraße in beiden Fahrtrichtungen nach einem Unfall. Die Umleitung erfolgt durch Polizeibeamte. Sturmwarnung im Kreisgebiet Viersen. Autofahrer werden um vorsichtige Fahrweise gebeten. Die Straßen sind mit abgefallenen Ästen und Baumstämmen übersät. Guten Morgen, Deutschland. Genau 6:07, RTL Guten Morgen Deutschland, denselben wünsche ich Ihnen auch. In einem süditalienischen Dörfchen ist der schöne Dorfpfarrer mit der Religionslehrerin durchgebrannt. Oh, ja. Und die Gläubigen in der Gemeinde hatten schon längere Zeit über das zarte Verhältnis der beiden gemunkelt. Wohin das Liebespaar geflüchtet ist, das weiß niemand so ganz genau. Hey, die Dornenvögel fliegen wieder. Stefan auf Wiroski. Es ist genau 6:10, Smokey, It's Your Life. Normalerweise käme genau an dieser Stelle die Wegwunschplatte. Zurzeit können wir die gute Frau Sauer noch nicht erreichen. Sie schläft noch, aber sie hat Geburtstag heute. Wir gratulieren auf diesem Weg. Wir werden es weiter versuchen. Vielleicht haben wir sie gleich dran. Wenn wir sie nicht wach kriegen, haben wir Pech gehabt. Wir können auch Sie wecken, wenn Sie Lust haben. Schicken Sie uns eine Postkarte. Schreiben da drauf, mit welcher Platte Sie geweckt werden möchten oder mit welcher Platte Sie jemanden grüßen möchten, wecken möchten. Das Ganze geht an RTL Radio, Stichwort Weckwunsch in L 2850 Luxemburg. Sie war ein Kind der Sterne, sie war voller Scham. Lachte auf meinen Knien, weinte in meinem Arm. Sie rief laut meinen Namen, zog mir an den Haaren. Ihre Blicke waren Alben, ihre Blicke waren Mann. Sie war ein Kind der Sterne, geradeaus und frei. Und die Welt auf ihren Schultern war kinderleicht.

if we're hand in hand. I don't know why we can't get along. Oh, babe, you're supposed to be fun. Hey, babe, you're supposed to be fun, fun, fun. 6:18 RTL, guten Morgen Deutschland, mit der Post in den Urlaub. Ja, nicht so hoch auf dem gelben Wagen, nein, so richtig mit dem Flieger nach Griechenland, Tunesien oder Türkei. Das ist was Tolles und wie es genau funktioniert, sage ich Ihnen gleich. 6:20, Griechenland, Tunesien oder Türkei in Baden-Württemberg und Niedersachsen. Wenn Sie Ihren Urlaub schon gleich beim Briefmarken kaufen, mitbuchen, Pauschalreisen am Postschalter. Ein Projekt, das diese Woche angelaufen ist. Norbert Schäfer von der Generaldirektion des Postdienstes. Es handelt sich bei der Aktion zunächst mal um einen Betriebsversuch, der bis zum 30.06.91 läuft. Und der Betriebsversuch ist auf 20 Postämter und Poststellen im ländlichen Bereich beschränkt, und zwar in Baden-Württemberg und Niedersachsen. Unsere Absicht bei einem Pilotprojekt ist es zu erkunden, wie wir kleine Poststellen auf dem Lande vitalisieren können. Es ist ja oft so, dass kleine Poststellen immer weniger in Anspruch genommen werden und dadurch irgendwann ihre Existenz bedroht werden. Und mit neuen Produkten am Schalter möchten wir auch dazu beitragen, unser flächendeckendes Netz von kleinen Postämtern zu erhalten auf dem Lande. Reisen mit der Post, der Slogan würde wahrscheinlich in jedem Bundesland ganz gut klingen. Also eine Ausweitung hängt von einem erfolgreichen Ausgang des Betriebsversuches ab. Erfolgreich wäre er dann, wenn die betreffenden Postämter mehr genutzt würden. Und dann käme auch eine bundesweite Ausdehnung in Betracht. Aber das hängt natürlich auch davon ab, ob ITS mit dem Betriebsversuch zufrieden ist. Der Präsident des Deutschen Reisebüroverbandes, Otto Schneider, hält von dieser Idee allerdings überhaupt gar nichts. Abgesehen davon, dass ich an den Erfolg dieses Experiments nicht glaube, empört es mich, dass die Post hier dem privaten Gewerbe Konkurrenz machen will. Ich bin der Ansicht, die Post soll ihre Finger von privaten Geschäften fernhalten. Das ist nicht Funktion des Staates, Geschäfte zu machen. Der Staat erwartet von der privaten Wirtschaft, dass sie Steuern abführt. Sie tut es auch gerne und aus Überzeugung. Da kann er dieser privaten Wirtschaft keine Konkurrenz machen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und der DRV hat auch schon die ersten Schritte gegen die Konkurrenz unternommen. Ich habe einen Brief an Herrn Minister Schwarz-Schilling geschrieben. Ich habe mich an dem... Don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. RTL aktuell, das Wetter. Tja, don't worry, be happy, also nicht traurig sein. In Luxemburg stürmt es jetzt schon wieder und es regnet in Strömen. Und schuld an dem schlechten Wetter ist ein Orkantief über Schottland, das rasch nach Nordosten zieht. Es ist heute überwiegend bedeckt mit einzelnen Regenschauern. Der Wind weht frisch aus Südwest. In höheren Lagen der Eifel, des Sauerlandes und im Hunsrück gibt es Sturmböen. Die Temperaturen bleiben sehr mild, am Vormittag zwischen 5 und 10 Grad. Am Nachmittag steigen sie sogar bis auf 12 Grad an. Die einzelnen Werte von heute Morgen: Düsseldorf 10 Grad, Regen und windig. Köln 9 Grad, da sieht es genauso aus. Saarbrücken und Trier 8 Grad und Wolken. RTL Verkehrsservice. A602 in Richtung Moseltal-Dreieck. Sperrung im Bereich der Ehranger Brücke, nachdem ein Schwertransporter umgekippt ist. Umleitungsempfehlung ab Ehrang auf die B53 bis Schweich und dort wieder auf die A602. B57 von Mönchengladbach in Richtung Aachen. Im Bereich Alsdorf-Luisenstraße in beiden Fahrtrichtungen Sperrung nach einem Unfall. Die Umleitung erfolgt durch die Polizei. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, die neue Ortsumgehung Alsdorf zu meiden. Sturmwarnung im Kreisgebiet Viersen. Hier sind einige Bäume auf die Fahrbahn gestürzt. Es haben sich bereits mehrere Unfälle ereignet. Fahren Sie bitte vorsichtig. Schlagzeilen jetzt mit Eva Milo. Schicksalsgespräche in Genf. Die Außenminister Baker und Assis unternehmen einen letzten Versuch, die Golfkrise friedlich zu lösen. Muskelspiel in Washington. US-Präsident Bush droht Hussein mit der totalen Vernichtung, wenn es zum Krieg kommt. Konsequenzen in Vilna. Das litauische Parlament ist mit dem Rücktritt der Regierung einverstanden. Mehr dazu und jede Menge Sport in den Themen um 7 Uhr. Jetzt Klatsch mit Gabi Liesenfeld. Weiber von Sinnen. Oben ohne Sender braucht sich RTL Plus nicht mehr schimpfen zu lassen. Die nackten Tatsachen von Tutti Frutti bekommen Konkurrenz durch blanke Schniedelwutze wohlgeformter Männer. Präsentiert von Hella von Sinnen in ihrer neuen Sendung, die ersten Erotikclips für Frauen. Sendestart ist am 6. Februar und vorläufig soll es 4 Folgen von Weiber von Sinnen geben. Dinge, die Spaß machen, will Heller zeigen. Dazu gehören auch Besuche an Orten, die für Frauen sonst tabu sind. Die Hamburger Herbertstraße etwa. Mit prominenten Frauen unterhält sich Heller über Sex und Seitensprünge und auch Klamauk gibt's jede Menge. Frau von Sinnen jedenfalls ist sich sicher, die Einschaltquote wird Wimbledon-mäßig. Geburtstagskind. Am 14. Januar wird Katharina Valente 60 Jahre alt. Geplant ist ein großes Fest. Gäste, Freunde und Kollegen erwarten Katharina Valente in einem bekannten Luxushotel in Rottach-Egern. Was da genau passieren wird, ist noch unbekannt, denn der runde Geburtstag soll mit einer Überraschungsparty gefeiert werden. Das war RTL aktuell, es ist 6.32 Uhr. Sag mal, Gabi, was für Dinger zeigt die Heller von Sinnen in ihrer Sendung? Ich sag's nicht nochmal. Nee, ist nicht doch. Eben schon Schniedelwitz. Uhr, Olivia Newton-John, let's get physical. Guten Morgen alle Schüler, wie wäre es, wenn wir heute mal wieder zum Physikunterricht gehen würden? Ausnahmsweise mal nicht schwänzen. Hey, hier ist Elton John. You gotta love somebody. You can win the fight, you can. Grab a piece of the sky. You can break the rules, but before you try, you gotta love someone. You gotta love someone. You can stop the world, steal the face from the moon. You can beat the clock, but before high noon, you gotta love someone. You gotta love someone. You've got one life with a reason. You need two hearts. When you stand alone and there's no one there to share the way you feel inside, and baby, you can cheat the devil and slice a piece of the sun. Burn up the highway before you run. You gotta love someone. You gotta love someone. You gotta love someone. You gotta love someone. You gotta love someone. You gotta love someone. You gotta love someone. You gotta love someone. You gotta love someone. You gotta love someone. You gotta love someone. You gotta love someone. You gotta love someone. You gotta love someone. You gotta love someone. Es ist gleich 20 vor 7. RTL, guten Morgen Deutschland. Es ist nicht zu glauben. Wiedergeborene haben wieder ein bisschen Glück. Ich habe einen schönen Tag heute. Unglaublich. Das RTL Tageshoros. Darinnen kalkweiße Gesichter. Nur der Chauffeur ist aus Nigeria. Man reicht den Umschlag in den Wagen. Die Herzen schlagen. Der Handel ist perfekt. Durch eine großzügige Spende kriegt man am Ende fast jedes Großprojekt. Plötzlich lacht der Herr Minister, denn er kennt dieses Geknister und er hat auf seinen Lippen eine kleine Melodie. Tango corrupti, wenn einer draufkommt und entpuppt die, nimmst du dir einfach einen Anwalt, der was kann halt und bist schwuppdi. Davon, auch wenn die Steuerfahndung stöbert. Es gibt nichts, was den Blutdruck hebt. Denn alles, was wir haben, das haben wir sowieso schon auf Bahamas. Es träumt der alte Polizeirat seit seiner Heirat mit einem Topmodell. Von Schuldenbergen, leeren Säcken an allen Ecken brennt sein Hut schon hell. Da nähert sich ein Tätowierter, auf einmal spürt er ein paar Tausender von hinten in die Hose gleiten, nach allen Seiten huscht sein Blick umher. Es spricht der Mann in seinem Rücken, ab heute drücken wie ein Auge zu. Und wenn wir uns arrangieren, kann ich Ihnen garantieren, es gibt noch viel mehr davon. Tango corrupti, wenn einer draufkommt und entpuppt sie, nimmst du dir einfach einen Anwalt, der was kann halt und bist schwuppdiwupp davon. Auch wenn die Steuerfahndung stöbert, es gibt nichts, was den Blutdruck hebt. Denn alles, was wir haben, das haben wir sowieso schon auf Bahamas. Es sprach ein fetter Wirtschaftsbonze, schauen Sie das Ganze, mein lieber Staatsanwalt. War doch nur eine Bagatelle, so auf die Schnelle, ein paar Millionen halt. Ich habe Geld wie Würfelzucker, Sie bleiben Schlucker mit Ihrem Staatsgehalt. Sie sollten sich einmal was leisten, so wie die meisten, vielleicht ein Porsche bald. Dafür verschwinden ein paar Akten, auch die Fotos mit der Nackten, und dann singen wir gemeinsam eine kleine Melodie. Tango corrupti, wenn einer draufkommt und entpuppt sie, nimmst du dir einfach einen Anwalt, der was kann halt und ist schwuppdiwupp davon. Auch wenn die Steuerfahndung stöbert, es gibt nichts, was den Blutdruck hebt. Denn alles, was wir haben, das haben wir sowieso schon auf Bahamas. Tango Corrupti. Wenn einer draufkommt und entpuppt dich, nimmst du dir einfach einen an, weißt der was kann halt und bist schwuppdi, wupp davon, auch wenn die Steuerfahndung stöbert. Es gibt nichts, was den Blutdruck hebert, denn alles, was wir haben, das haben wir sowieso schon auf Bahamas. Hier ist eine völlig unkorrupte Uhrzeit. Gib mir mal eben die 10 Mark, sonst sage ich hier gar nichts. Okay, danke. Nimm ich mir in die Tasche. Es ist 9 Minuten vor 7. On this strange and awful day, when the mother and child reunion is on the emotional way. Oh, oh, the mother and child reunion is on the emotional way. Oh, the mother and child reunion is on the emotional way. Oh, the mother and child reunion is on the emotional way. Oh, the mother and child reunion is on the emotional way. The mother and child reunion, die Wiedervereinigung von Mutter und Kind, ist nicht mehr lange hin. Nicht mehr lange hin ist es auch zum nächsten Superspiel in RTL und Guten Morgen Deutschland. In knapp 35 Minuten geht es bei uns um ein Autoradio. In der zweiten Stunde von Guten Morgen Deutschland. Noch ein bisschen Geduld, nicht mehr ganz eine halbe Stunde. Das Wunschtelefon. Es ist 3 Minuten vor 7. Hier ist RTL. Guten Morgen Deutschland. Wer ist denn dran? Hier ist Ingrid Peth. Grüße meine Familie. 7 Uhr die Themen am Morgen mit Eva Milo. Schicksalsgespräche in Genf, Frieden steht auf dem Spiel. Muskelspiel in Washington, im Bordgefecht ist es 5 vor 12. Konsequenzen in Vilna, die litauische Regierung gibt auf. Und Sport. Der Nervenkrieg zwischen Irak und USA wird heute eine neue Spitze erreichen. Schauplatz ist Genf. Um 11 Uhr treffen sich dort die Außenminister Baker und Assis. Die Kriegsdrohungen der Amerikaner wurden allerdings vor Konferenzbeginn nicht abgeschwächt. Ganz im Gegenteil. In der Baltenrepublik Litauen kriselt es. Der letzte Paukenschlag kam gestern Abend. Regierungschefin Prunskine trat mitsamt ihren Ministern zurück. Zehn nach sieben ist es, hier ist die zweite Stunde von RTL Guten Morgen Deutschland. In genau 10 Minuten gibt es bei uns ein super Autoradio zu gewinnen. Bleiben Sie dran, wir spielen das Musikpuzzle in, wie gesagt, 10 Minuten. Es dauert 2 Platten ungefähr. Es war heiß, sich zu verlieben. Leider ist von dem Spiel geblieben. Es war und 16. RTL, Guten Morgen Deutschland. Man spielt einen Riesenpreis, es geht jetzt um unser Autoradio. Jubel im Studio, Jubel bei Ihnen zu Hause, wir spielen das RTL Musikpuzzle. Das kennen Sie, passen Sie ganz einfach auf. Wer 6 Punkte macht bei uns, gewinnt. Und zwar ein Hamburg CR40 mit Keycard. Hier ist unser Musikpuzzle. Das Musikpuzzle, wie Sie es kennen. 5 Interpreten, 5 Titel aneinander geschnitten. Wenn Sie viele erkannt haben, rufen Sie uns an. Es gibt jeweils einen Punkt für den richtigen Interpreten und einen Punkt für den richtig geratenen Titel. Wer 6 Punkte macht, gewinnt unser Autoradio, ein Hamburg CR40 mit Keykarte. Wie viele Anrufer sollen heute die Chance haben? Katja, kommst du mal eben rüber hier. Also sag mir mal schnell die Wurzel aus 225. 15. International erkannte Schnellrechnerin. Also der 15. Anrufer heute hat bei uns die Chance, diesen super Preis zu gewinnen in RTL und Guten Morgen Deutschland. Unsere Telefonnummer für Sie zu Hause 00352 1331. Rufen Sie an. Frische Augen, frischer Mund. Gute Laune. Es ist unfasslich, aber wahr, mit sowas stand ich vorm Altar, egal was sein wird und was war. ein bisschen Sport. Was hast du bloß? Und während ich noch reklamier, steht sie schon lange vor der Tür. Sie ist ein echter Hauptgewinn. Jetzt weiß ich endlich, wer ich bin. So ist sie, so ist sie jeden Tag, denn sie weiß, was sie will. So ist sie, so ist sie jeden Tag, weil sie leben mag. Seit tausend Jahren lieb ich sie. Ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wie. Es hat ganz einfach nur gekracht. Und dann haben wir ganz laut gelacht. Wir wissen auch, was wir wollen und so sind wir jeden Tag. Wir verspielen einen tollen Preis gleich in RTL Guten Morgen Deutschland. Es ist jetzt 7.22 Uhr, haben Sie noch ein bisschen Geduld, so knapp zwei Minuten. Disney-Attraktion. That's it, come on now, let's sing it. Also nicht vergessen, RTL und Meyers Weltreisen, der Spezialist für zauberhafte Ferien im Disneyland und in der Walt Disney World, sind vom 17. bis 23. Januar live im Disneyland und der Walt Disney World. Listen to the magic. Am Telefon ist Claude aus Marmar. Guten Morgen, Claude. Guten Morgen. Wie geht's dir? Oh, ziemlich gut, ja. Kannst du ein Autoradio gebrauchen? Ja, sicher, immer. Gut, dann wollen wir uns das zusammen verdienen, ha? Du hast unser Musikpuzzle gehört. Ja. Und jetzt sagst du mir bitte mindestens sechs Interpreten. Also nee, sechs Interpreten haben wir nicht. Du machst mindestens sechs Punkte, das meine ich. Also viele Titel, viele Interpreten, okay? Ja. Also was hast du alles erkannt? Da waren mal Albano und Romina Power mit Felicita. Mhm, das sind zwei Punkte für dich. Da waren Dire Straits mit Walk of Life. Das sind schon vier Punkte. Und Sherish von Cool and the Gang. Das sind, wie viel ist 4 und 2, Claude? 6. Jawohl! Das sind die sechs Punkte. Hast du noch mehr erkannt, so außer Konkurrenz? Eigentlich nicht. Nee, das waren noch Benny King und Spanish Harlem und Laura Branigan und Self Control. Du hast deine Selbstbeherrschung nicht verloren, hast uns die sechs Punkte genannt und gewinnst ein Blaupunkt Autoradio Hamburg CR40, ein Topgerät der Spitzenklasse mit 2x26 Watt, Top Tape Deck, Super Tuner. Das Ganze ist mit einer Keycard gesichert. 2x26 Watt für dein Auto, fliegen die Scheiben raus, kannst du sicher sein. Ha? Ja, sicher. Gut, schmeiß das Auto, alte Autoradio weg oder schenk's mir, ja? Okay, mach ich. Ne? Claude, was machst du jetzt? Gehst du zur Arbeit? Ich gehe zur Schule. Oh, zur Schule noch. Okay, aber du hast schon ein Auto? Eigentlich ja. Eigentlich ja. Gut, dann kannst du das Autoradio von uns gebrauchen. Ich wünsche dir einen schönen Schultag. Okay, danke. Und bedanke mich fürs Mitmachen. Ja. Tschüss, Claude. Jetzt läuft hier wieder was nicht los. Da müsstest du sagen. Wie ich heiße, spielt keine Rolle. Vier Jahre wegen Diebstahls reichen. Ich weiß, wovon ich spreche. Blaupunkt war mit dem... Das Wetter. Um 7.30 Uhr. Der Sturm ist wieder da. In den Höhenlagen der Eifel, des Sauerlandes und dem Hunsrück gab es in der Nacht heftige Sturmböen. In vielen Teilen hält der starke Wind noch an. Es ist überwiegend stark bewölkt mit einigen heftigen Regenschauern. Im Westen soll es einige Auflockerungen geben. Ansonsten bleibt es ungemütlich, wolkig, regnerisch, stürmisch, aber sehr mild. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages bis auf 12 Grad an. Die einzelnen Werte von heute früh: Luxemburg 6, Saarbrücken 7, Köln 9 und Koblenz 10 Grad. RTL Verkehrsservice. A602 in Richtung Moseltal-Dreieck. Sperrung im Bereich der Ehranger Brücke, nachdem ein Schwertransporter umgekippt ist. Umleitungsempfehlung ab Ehrang auf die B53 bis Schweich und dort wieder auf die A602. B57 von Mönchengladbach in Richtung Aachen. Im Bereich Alsdorf-Luisenstraße in beiden Fahrtrichtungen Sperrung nach einem Unfall. Die Umleitung erfolgt durch die Polizei. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, die neue Ortsumgehung Alsdorf zu meiden. B52 in Richtung Rheinsfeld, Sperrung im Bereich Warsweiler. Regen und anhaltende Stürme behindern den Verkehr, fahren Sie bitte vorsichtig. A57 von Krefeld in Richtung Köln, zwischen Neuss-Karst und Neuss-Reuschenberg, 5 Kilometer Stau nach einem Unfall. A52 in Richtung Düsseldorf, zwischen dem Kreuz Breitscheid und dem Ausbauende, 8 Kilometer. A430 in Richtung Dortmund, zwischen der Anschlussstelle Aktienstraße und der Ausfahrt Friedrichstraße, 5 Kilometer. Schlagzeilen jetzt mit Eva Milo. Schicksalsgespräche in Genf. Baker und Assis unternehmen einen letzten Versuch, die Golfkrise friedlich zu lösen. Muskelspiel in Washington. Bush droht Hussein mit der totalen Vernichtung, wenn es zum Krieg kommt. In Litauen kriselt das Parlament. Mitministerpräsidentin Prunskiene ist zurückgetreten. Mehr dazu in den Nachrichten um 8 Uhr. Jetzt Regionales mit Gabi Liesenfeld. Heute Nacht um 22.33 Uhr war der Einsatz des Bombenräumkommandos in Nachtsheim beendet. Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die von einem Baggerführer gestern in den Mittagsstunden entdeckt worden war, wurde problemlos entschärft. Polizei und Feuerwehr waren den ganzen Tag unterwegs. Die gesamte Nachbarschaft musste evakuiert werden. Die Leute fanden in der nahegelegenen Gemeindehalle Unterschlupf. Tödlicher Unfall in Alsdorf heute Morgen um 4.17 Uhr. Auf einer Kreuzung stieß ein Mercedes-Kleinbus mit einem Ford Granada zusammen. Der Fahrer des Granadas, ein 54-jähriger Mann aus Eschweiler, verstarb noch am Unfallort. Der Fahrer des anderen Wagens liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Die Unfallursache ist noch nicht geklärt. Fest steht nur, die Ampelanlage an der Kreuzung in Alsdorf war durch einen Stromausfall nicht in Betrieb. Sturmschäden in den gesamten Höhenlagen von Eifel, Hunsrück und Taunus. Besonders gefordert waren Polizei und Straßenmeisterei in Hermeskeil. Mit Windstärke 6 fegte der Sturm 4 Bäume auf die Straße in Warsweil. Der erste Mann am Ort, ein Waldarbeiter, konnte gleich mit den Aufräumarbeiten beginnen, da er 2 Kreissägen im Kofferraum mit hatte. Auch im Kreisgebiet Viersen hatte sich heute Nacht einige kleine Unfälle durch umgestürzte Bäume ereignet. Das war RTL aktuell, es ist 7.34 Uhr. ist 10 vor 8. Einen schönen guten Morgen, wenn Sie gerade aufgestanden sind. Hier ist RTL. Und was wäre so ein Morgen ohne den RTL-Frühstück? Stipp? Überhaupt nichts. Haben Sie recht. Ich schau dich an und ich frag mich, ob du von diesen Blicken weißt. Die Wölfe wittern Beute, jederzeit zum Sprung bereit. Spür, wie sie dich ansehen, sie warten nur auf ihre Zeit. Mit Hunger in den Augen geben sie den stummen Applaus. Sie sehen aus wie Freunde, doch Wölfe sterben niemals aus. Ich hab dich nie gefragt, was du mit deinen Augen siehst und was du damit meinst, wenn du sagst, dass du mich liebst. Ich hab nicht das Recht, deine Träume auszuziehen, und trotzdem glaub ich fest, dahinter einem Wort zu sehen. Zeit steht den Hunger nicht. Zeit hat nur das Gesicht. Siehst du auch harmlos aus? Wölfe sterben niemals aus. Los geht die Nacht, der letzte Traum dreht sich im Kreis. Ich seh dich an und ich frag mich, ob du von meinem Hunger weißt. Ich seh mein Bild im Spiegel, mein Fell ist nicht kaum zu sehen. Ein Kuss auf deine Augen, kann die anderen gut verstehen. Zeit stillt meinen Hunger nicht. Zeit stillt meinen Hunger nicht. Weiß nicht, wir sollten vielleicht auch besser ein Brötchen essen oder diese Uhrzeit hören von RTL. Es ist 3 Minuten vor 8 und ich frage, wer ist dran am Wunschtelefon? Hallo? Christina Braun aus Ratingen. Ich empfange RTL auf UKW und ich wünsche mir das Lied von Aha, I Call Your Name. Guten Morgen, Nachrichten mit Eva Milo. In Genf startet heute der voraussichtlich letzte Versuch, die Golfkrise friedlich zu lösen. Um 11 Uhr treffen sich US-Außenminister Baker und sein irakischer Kollege Aziz. Baker will Aziz einen Brief von US-Präsident Bush übergeben. Er ist an Iraks Diktator Hussein gerichtet und nach Angaben aus Washington ziemlich direkt formuliert. Beobachter in Genf rechnen damit, dass die Gespräche scheitern, da Irak und USA nicht von ihren bisherigen Positionen abweichen werden. In Washington stehen die Zeichen auf Sturm. US-Präsident Bush forderte den Kongress auf, einem Militärschlag gegen den Irak zuzustimmen. In einem Brief an das Parlament schrieb er, man müsse Hussein klarmachen, dass die USA entschlossen gegen Iraks Aggression in Kuwait vorgehen werden. In 6 Tagen läuft das UNO-Ultimatum zur Räumung Kuwaits ab. Israel erhöht die Alarmbereitschaft der Armee. Das gilt besonders für die Luftwaffe, den Geheimdienst und die Zivilverteidigung. Auch verfolge die Armee die Entwicklung an den Grenzen ganz genau, meldet Radio Israel. Ob es bei der höheren Alarmstufe bleibt, hängt, so der Rundfunksender, von den Genfer Gesprächen zwischen Baker und Aziz ab. Die Regierung in Litauen ist gestern zurückgetreten. Grund sind Proteste der Bevölkerung gegen Preiserhöhungen. Regierungschefin Prunskiene und ihre Minister haben die Preise für Lebensmittel um das 3- bis 5-fache erhöht. Unter dem Druck der Demonstrationen nahmen die Abgeordneten die Preiserhöhungen zurück. Die Ministerpräsidenten der Bundesländer treffen sich heute zu Beratungen in Bonn. Dabei geht es vor allem um die Finanzierung der deutschen Einheit. Die alten Bundesländer wollen den neuen Ländern finanziell stärker unter die Arme greifen. Über dieses Thema wollen die Länderchefs auch mit Bundeskanzler Kohl sprechen. Das waren die Nachrichten. Es ist 8:02. Das Wetter. Winter ist das nicht gerade, was uns das Wetter da zurzeit bietet. Auch heute wieder Wolken, Wind und Regen. Vormittag soll es einige Auflockerungen geben. Ansonsten bleibt es den ganzen Tag über stark bewölkt bis bedeckt mit einigen Regenschauern. Die Temperaturen sind weiterhin sehr mild. Im Laufe des Tages steigen sie bis auf 12 Grad an. RTL Verkehrsservice. A602 in Richtung Moseltal-Dreieck, Sperrung im Bereich der Erranger Brücke, nachdem ein Schwertransporter umgekippt ist. Umleitungsempfehlung ab Erang auf die B53 bis Schweich und dort wieder auf die A602. B57 von Mönchengladbach in Richtung Aachen, im Bereich Alsdorf-Luisenstraße, in beiden Fahrtrichtungen Sperrung nach einem Unfall. Die Umleitung erfolgt durch die Polizei. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, die neue Ortsumgehung Alsdorf zu meiden. A57 von Krefeld in Richtung Köln, zwischen Meerbusch und Neuss-Reuschenberg 8 Kilometer Stau nach einem Unfall. A52 in Richtung Düsseldorf, zwischen dem Kreuz Breitscheid und dem Ausbauende 8 Kilometer. A430 in Richtung Dortmund, zwischen Mülheim-Aktienstraße und Essen-Friedrichstraße 5 Kilometer. A1 von Euskirchen-Koblenz in Richtung Dortmund zwischen Köln-Löwenich und dem Kreuz Köln-Nord 3 Kilometer. A2 von Venlo in Richtung Oberhausen zwischen dem Kreuz Moers und Duisburg-Neuenkamp 8 Kilometer.

10 nach 8, es ist RTL Guten Morgen Deutschland. Die Zeit läuft ab. Nur noch eine knappe Woche bis zum 15. Januar, dem Termin, an dem das UNO-Ultimatum für die Golfregion zu Ende geht. In Genf fällt heute möglicherweise eine Vorentscheidung über Krieg oder Frieden. Dort treffen US-Außenminister Baker und sein irakischer Amtskollege Assis zu einem Gespräch zusammen. Beide benehmen sich im Vorfeld allerdings eher wie Duellanten. Die Standpunkte stehen unverrückbar fest. Hoffnung auf einen positiven Ausgang gibt es kaum. Am Telefon begrüße ich jetzt unseren Korrespondenten in Jerusalem, Ulrich Sahm. Herr Sahm, glaubt man in Jerusalem überhaupt noch an eine Gesprächslösung? Ja, wissen Sie, das ist eine sehr schwierige Frage, die Sie mir da stellen, denn in Israel hofft man in gewisser Weise auf einen Krieg, und zwar einen Krieg jetzt und bitteschön nicht erst in 2 Jahren. Denn in 2 Jahren, falls der Saddam Hussein durch oder dank einer Gesprächslösung mit seinen Waffen bestehen bleibt und weiterhin als Diktator den Irak regieren oder... Uhr, RTL Guten Morgen Deutschland. Hey Jungs, in genau 2 Minuten geht es um Busen und Po, also dranbleiben. Von 9 bis 12 auf RTL. Ein Tag wie kein anderer. 8:23 Uhr, RTL Guten Morgen Deutschland. Eine besonders pikante Entscheidung hat Amerikas höchstes Gericht in Washington zu treffen. Wie viel nackter Po und Busen zählt noch zur freien Meinungsäußerung und ab wann wird das Ganze sittenwidrig? Die obersten Richter ließen sich erst einmal Videomaterial der beklagten Nacktänzerin bringen und zogen sich dann zur Beratung zurück. Also ihr obersten Richter von wegen zur Beratung zurückziehen mit den Videos. Wäre auch ganz, ganz gerne Richter zur Zeit in Amerika. Have I ever told you? 8:39 RTL, guten Morgen Deutschland. Saddam Hussein hat Terroraktionen für die ganze Welt angedroht. Auch die Bundesrepublik muss mit Anschlägen rechnen. Der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Heribert Hellenbroch, hat sich jetzt zu diesen Androhungen geäußert. Sie würden sehr ernst genommen werden. Besonders gefährdet seien israelische und amerikanische Einrichtungen. Angst haben aber auch die Leute, die jetzt in dieser Krisenzeit fliegen müssen. Wer die Möglichkeit hat, überlegt es sich zweimal, ob er in ein Flugzeug steigt oder nicht. Was aber ist mit dem Bodenpersonal, den Stewardessen und Flugkapitänen, vor allem bei Flügen in Krisengebiete? Kurt Becker ist Flugkapitän und Pressesprecher der Vereinigung Cockpit. Ja, dazu muss man sagen, dass natürlich niemand gezwungen werden kann, in ein Krisengebiet zu fliegen. Auch bei anderen Situationen ist man davon ausgegangen, dass man Freiwillige in der Crew rekrutiert hat, um Einsätze in diese Gebiete zu fliegen. Es werden natürlich umfangreiche Sicherungsvorkehrungen getroffen. Ein 100%iger Schutz ist zwar unmöglich, trotzdem wird alles getan, um sich auf das Schlimmste vorzubereiten. Die Besatzung wird für solche Krisen extra ausgebildet. Fest steht, dass sowohl die Besatzung, unabhängig jetzt von dieser Krisensituation, Schulungen bekommen haben. Wir haben teilweise auch Seminare mit der GSG-9-Truppe durchgeführt. Andere Sicherheitsmaßnahmen in Routine-Schulungen, die jährlich durchgeführt werden, werden ebenfalls durchgeführt. Das, denke ich, sollte reichen, um gerüstet zu sein und ein wachsames Auge zu haben und entsprechenden Versuchen auch zu begegnen. Kurt Becker, Sprecher der Vereinigung Cockpit zur Situation des Flugpersonals in Krisenzeiten. Conversation.